Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still graphic, tight knots in the complete defense. Brilliant stuff, all is gone in for the goal of the season. Der VfL-Podcast. Liebe Wölferadio-Hörer, herzlich willkommen. Ich begrüße euch fast schon traditionell zum Prolog für die anstehende Saison 2017-2018. Denn am Wochenende steht das erste Pflichtspiel sozusagen an im Pokal gegen Eintracht Norderstedt. Und ja, da würde ich euch gerne ein bisschen drauf einstimmen. Eine reguläre Sendung gibt es dann sozusagen in der kommenden Woche. Das erste Mal vor dem Schlager bei oder gegen vielmehr Borussia Dortmund. In der Sommerpause ist ja bei uns viel passiert. Ganz, ganz viele Spieler gegangen, viele Spieler neu gekommen. Das Wölferadio sollte weggekauft werden für 300 Millionen Euro nach Eintracht Braunschweig. Ja, ich habe natürlich abgelehnt, weil da hat man so oft die Schuhe nass in Braunschweig, deswegen möchte ich eigentlich dort nicht arbeiten. Aber das nur mal eben am Rande. Ganz interessant ist das, was so letztendlich ja auch in Wolfsburg gelaufen ist, viel passiert, auch bei mir persönlich. Ich erwähne nur den Film 20, der Stress lohnt sich. Das hat ja sehr, sehr hohe Wellen geschlagen, auch bei mir emotional. Da sind wir sehr, sehr dankbar und froh von Seiten des Filmteams. Seit gestern läuft er ja auch im Kino im Delfin. Wer noch Lust hat, gerne hingehen. Und ja, ich werde das dann auch in den nächsten Sendungen im Wölferadio mal thematisieren, wie denn die Fans, wie ihr das gefunden habt, was dort über die Leinwand geflimmert ist. Die ersten Reaktionen waren super. Aber lass uns zu Beginn der Saison erstmal vor allen Dingen auf sportliche und vereinsmäßige schauen. Da habe ich mir ja interessante Gäste wieder eingeladen zu einem Wölfe-Talk, den ihr gleich hier hören könnt im Anschluss. Und zwar mit den Jungs vom AZ Watz Sportbuzzer. Engelbert Hensel und Andreas Pahlmann werden zu Gast sein. Vorher möchte ich aber kurz noch berichten. Ich war ja auch, habe mir das angeschaut, die Vorbereitung ja durchaus ja durchwachsen verlief, aus meiner Sicht jedenfalls. Habe ich mich auch umgeschaut in einem der Trainingslager da in der Nähe von Bielefeld und habe da auch einen Fanclub von uns begleitet, Los Lobos Verde. Die Jungs und Mädels waren da einen Tag zu Besuch und sind mir dann auch sozusagen vors Mikro gelaufen. Und da habe ich mich unter anderem mit dem Jens unterhalten. Was glaubst du denn, wenn du jetzt mal auf die Saison schaust, worauf wird es ankommen, wie muss es laufen, was muss aus deiner Sicht besser laufen, auch jetzt an der vergangenen? Ich glaube, was im letzten Jahr viele gestört hat, dass man oft das Gefühl hatte, nach 60, 70 Minuten war die Luft raus und die Mannschaft wusste nicht so wirklich, was sie machen soll und hat auch nicht mehr alles gegeben. Wenn sie dieses Jahr gut zusammenspielen, auch mal schöne Spielzüge zeigen und man vor allen Dingen immer den Eindruck hat, dass sie alles geben, dann verzeiht man ihnen dann vielleicht auch ein schlechteres Ergebnis. Und von daher glaube ich, das wird das Wichtigste sein fürs nächste Jahr. Hast du noch einen Tipp oder eine Prognose, wie in welche Richtung es gehen könnte? Oder ein Wunsch? Also ich glaube, es wird schon die obere Tabellenhälfte. Ob es für Europa reicht, weiß ich noch nicht. Wenn alle zünden, alle Neuzugänge und man als Team gut zusammenrückt, dann ist sicherlich auch mal die Überraschung nach oben wieder, dass man Europacup schafft. Der Jens also durchaus optimistisch, was ja die Saison angeht. Natürlich ein bisschen von den Bedingungen her müssen alle zünden, ist klar. Aber dann wurde das Wörtchen Europa schon wieder in den Mund genommen. Fand ich ganz interessant. Sein Kumpel Kevin war ebenfalls zugegen da im Trainingslager. Mit ihm habe ich gesprochen. Der ist auch sogar als Fanreporter im Einsatz gewesen. Von einem Sponsor aus durfte er noch bei einem der Vorbereitungsspiele da reportieren sozusagen. War also noch ein bisschen dichter dran an der Mannschaft. Und hat mir nicht nur seine Eindrücke geschildert, sondern auch ja eine ganz lustige Geschichte. Hört mal rein. Zu Einstieg, ganz lustige Anekdote habe ich so mitbekommen am Rande. Du hast Olaf Repp in Spieler angeboten. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Also ich bin ja nebenberuflich auch noch als Berater unterwegs. Spaß beiseite. Mein guter Kumpel Marcel Hölscher, den ich an dieser Stelle mal grüßen möchte, spielt beim SC Wiedenbrück in der Regionalliga West. Und es ist natürlich eine Katze im Tor. Und ich dachte mir, wenn da mal Not am Mann ist im Tor, kann man ja immer noch einen guten gebrauchen. Und da habe ich dem Olaf den gleich mal angeboten und gesagt, dass er noch auf dem Markt ist, dass ich da was vermitteln kann, wenn da noch Bedarf ist, solange das Fenster offen ist. Hat sich das interessiert angehört, musste dann irgendwie schmunzeln und hat verpflichtet. Er überlegt sich das jetzt noch. Also er meldet sich dann wahrscheinlich. wahrscheinlich noch bei mir. Ne? Also von daher schauen wir mal. Sehr schön. Hast die Mannschaft ja auch besucht, mal im Trainingslager in der Klosterpforte. Was hat da die Mannschaft auf dich für einen Eindruck gemacht? Also wirkt an sich sehr geschlossen, sehr konzentriert. Die Jungs hatten auch richtig Spaß, das hat man auch gesehen. Hatten aber auch, wie gesagt, ein gutes Tempo, waren konzentriert. Und den Eindruck, den ich jetzt hier so mitgenommen hatte, war auf jeden Fall der, dass es eine bessere Saison wird als die letzte. Auch wenn das, denke ich mal, nicht allzu schwer sein sollte. Toi, toi, toi. Mhm. Worauf glaubst du denn, wird es denn ankommen, besonders diese Saison? Ich glaube, ganz wichtig ist es, dass wir erstmal einen klaren Kopf bewahren, dass wir also die letzte Saison wirklich einmal abhaken. Alles fängt bei Null an, dass wir vor allen Dingen als Team auftreten, geschlossen, dass der eine für den anderen kämpft. Und ich glaube, die Spieler sind gut beraten, wenn wir uns da wirklich an unsere Leitlinien halten, an entsprechend Fußball, Leidenschaft und Arbeit. Und wenn wir uns da fest dran halten, dann kann das wirklich was werden diese Saison. Ja, soweit der Kevin von Los Lobos Verde. Für Alles fängt bei Null an, kassiere ich dann irgendwann nochmal ab, wenn ich dich sehe, aber das ist mir in dem Moment gar nicht aufgefallen. Hast du nochmal Glück gehabt, mein Freund? Ja, also die Fans durchaus, ja, optimistisch, verhalten optimistisch, möchte ich mal sagen, dass es besser wird, wie war gerade der Wortlaut, kann ja auch nicht viel schlechter werden. Und genau über dieses Thema möchte ich mich, ja, zu Beginn oder sag mal vor Beginn des ersten Pflichtspiels auch nochmal unterhalten mit meinen ersten Gästen in einem Wölfe-Talk zu Beginn dieser Saison. Wölfe-Talk. Ja, liebe Wölfe-Radio-Zuhörer, ich eröffne die Saison traditionell mit der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung und zwar mit einem kleinen Talk zum Thema, ja, VfL Wolfsburg. Wo stehen wir eigentlich? Wo geht die Reise hin in dieser Saison? Und da habe ich mir ganz, ganz, ganz kompetente Gesprächspartner eingeladen. Zum einen begrüße ich dort Andreas Palmer, den Sportchef der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung. Hallo Andreas. Hallo. Und Engelbert Hensel, auch bekannter Sportjournalist, Sportredakteur bei der WAZ in Wolfsburg. Hallo Engel. Hi, grüß dich. Jo. Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt. Ist ja alles ein bisschen förmlich am Anfang, deswegen steigen wir da mal mit einer sehr, sehr überragenden, übergreifenden Frage sozusagen auch ein. Und zwar in die Vergangenheit gerichtet. Relegation. Was hat es denn gebracht, dieses Stahlbad für den Club? Andreas, sag mal, was glaubst du aus deiner Sicht? Hat die Relegation dem Club irgendwie einen Effekt gebracht, den du spürst oder wahrgenommen hast danach? Also ich glaube tatsächlich, dass so eine Situation, so ein Abstiegskampf, der so dramatisch dann auf der Zielgeraden ausgeht, die Menschen in einem Verein auch zusammenschweißen kann. Das hat auch Trainer Andries Jonka sehr früh schon in der Vorbereitung der Saison betont. Wir haben zusammen etwas erlebt. Und das gilt natürlich für den ganzen Verein, das gilt für die Spieler, die noch da sind aus der Saison, das gilt für die Angestellten des Clubs, aber das gilt natürlich auch für die Fans. Und wenn man die Bilder noch vor Augen hat nach dem Rückspiel in Braunschweig, auch die Erleichterung, die da in dem Jubel mitschwang, glaube ich schon, dass so ein Erlebnis, das dann am Ende ja positiv ausgegangen ist, den Verein tatsächlich noch ein bisschen zusammenschweißen kann, die Menschen im Verein und um den Verein herum auch ein bisschen enger noch zusammenbringt. Wie hast du es gesehen? Ja, ähnlich. Da kann man nicht viel widersprechen. Man hat ja gerne eine Einheit, man spricht ja gerne von einer Einheit Fans und Mannschaft. Und es gab in der vergangenen Saison, glaube ich, einen Punkt, das war nach dem Hinspiel gegen Leverkusen. Da hat es hinterher mal richtig gekracht. Danach hat man sich zusammengesetzt. Konfort, Marathontor. Ja. Richtig. Da hat man sich zusammengesetzt und was danach war, das waren Bilder, die gab es in Wolfsburg so noch nicht. Dass die Mannschaft von zigtausenden Fans empfangen wurde vor Spielen, das kenne ich so, also mache das jetzt auch schon ein paar Tage, so in der Form nicht. Ich habe ja auch gesagt, dass die Relegation sehr wahrscheinlich einen Effekt haben wird für die, sag ich mal, für den Zusammenhalt im Club, also auch das, was ihr auch beide beschreibt. Jetzt ist der große Umbruch angekündigt worden von Seiten des Vereins. Und zwar, man hat ja gesagt, man guckt sich alle Ebenen an. Ist es denn der große Wurf? Also vielleicht kann der eine mal was sagen zum Thema Mannschaft, dann zum Thema Umfeld, dass man so den Bereich an. Man sagt ja so schön, es ist auf links gedreht worden. Es ist viel passiert im Kader. Geil. Und mitten in der Aufnahme geht das Handy los. Vom Moderator. Vom Moderator. Das lassen wir aber drin, das wirkt so schön authentisch. Mach's mal aus. Geil. Euch hätte ich jetzt beide angeflaumt, wenn das Ding rausgeht. Wir sind dann nachsichtiger, Lenny. Ist mir schon klar. Ja, aber wir können, während ich hier meine Geräte ausstelle, kannst du einfach mit der Beantwortung der Frage weitermachen. Olaf Rebbe war es jetzt nicht, habe ich gerade gesehen. Nein, war es nicht. Er hat noch andere Dinge zu tun. Er hat viel getan. War meine Groupies, nur fürs Protokoll. Oha, ich hoffe, du warst einige. Er hat viel getan, er hat viel gemacht zusammen mit Andries Jonka. Er hat, Olaf Rebbe hat im Winter schon damit angefangen. Er hat fortgeführt, er musste es fortführen. Es war zwingend notwendig, was da passiert ist. Und er ist meiner Meinung nach noch nicht am Ende. Denn es wird sicherlich noch was passieren bis zum Start. Umfeld, großer Umbruch? Ich glaube, die Wahrnehmung des VfL hat sich natürlich relativ stark verändert. Wir haben, glaube ich, die in der Zeit nach dem Pokalsieg und der Vizemeisterschaft 2015 immer so ein bisschen latent das Problem gehabt, dass der VfL wie ein Verein wirkte, der mehr will, als er kann. Und da hat sich, glaube ich, ein bisschen auch in der Wahrnehmung ein bisschen neu justiert, auch in den Ansprüchen, die man vielleicht an die Mannschaften, an den Club hat, hat sich etwas verändert. Und ich glaube, das Ganze hat jetzt eine etwas vernünftigere, realistischere Basis. Ich glaube nicht, dass der VfL Wolfsburg dauerhaft ein Verein ist für die Plätze 2, 3, 4, sondern dass es eher ein Verein ist, der vielleicht mal, wenn es gut läuft, daran reichen kann. Und der das dann auch als Riesenerfolg verbuchen kann, wenn es soweit ist. Und ich glaube, dieses Bewusstsein hat sich schon ein bisschen entwickelt. Es hat sich nicht nur entwickelt, ich finde auch, dass es auch nach außen getragen wurde, speziell vom Club. Also es gab Aussagen, auf die hat man gewartet, die sind jetzt gekommen. Das Wort Demut ist da immer dabei und das ist genau richtig. Mhm. Kommen wir mal quasi ins Tagesgeschäft rein. Vorbereitung läuft ja auch noch, beziehungsweise jetzt am Sonntag steht dann das Pokalspiel an. Eintracht Nordhorn, ihr habt ja den Gegner wahrscheinlich eingehend schon studiert. Lass es Norderstedt sein. Was habe ich gesagt? Norderstedt. Habe ich Nordhorn gesagt? Ja, das ist scheiße. Ja gut, Eintracht Nordhorn ist bei mir so drin. Das sieht man. Alles klar, Eintracht Norderstedt. Ich will aber quasi auf die Vorbereitung hinaus. Die war ja durchaus durchwachsen, was auch die Ergebnisse angeht. Wie fällt denn euer Fazit aus? Also wenn man über die Jahre in der Begleitung eines Bundesligisten eins gelernt hat, dann ist es, dass die Ergebnisse von Vorbereitungsspielen nicht viel aussagen. Wir hatten schon überragende Vorbereitungen mit sensationellen Testspielsiegen, die dann trotzdem in Fehlstart in der Liga mündeten. Und wir hatten auch schon Fälle, wo es in der Vorbereitung überhaupt nicht lief und trotzdem die ersten Bundesligaspiele dann mehr als ordentlich waren. Von daher eine gewisse Skepsis und gewisse Vorbehalte bei der Bewertung von Testspielen ist immer angebracht. Und ich glaube auch, wir haben in den Testspielen nicht immer die Formation gesehen, die wir dann in den Pflichtspielen sehen werden. Ich nehme mal als Beispiel das Spiel gegen Newcastle, das 1-3 verloren ging, wo relativ viele junge Spieler dabei waren, wo man vielleicht nicht unbedingt erwartet, dass sie von Beginn an zur Stammelf gehören. Also das sind alles Dinge, wo man sagt, okay, das ist interessant, das gibt auch Erkenntnisse für den Trainer und das gibt auch Erkenntnisse für uns, wenn wir die Mannschaft bewerten und betrachten. Aber es ist alles unter einem gewissen Vorbehalt zu sehen. Ich denke auch, dass dieses Pokalspiel sicherlich auch, also klar, es ist das erste Pflichtspiel der neuen Saison, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch nochmal die Möglichkeit, auf der einen oder anderen Position zu gucken, bevor es dann gegen Borussia Dortmund in die Liga geht. Norderstedt, möchte ich nochmal sagen, an dieser Stelle. Aber Nordhorn ist auch sehr schön, da kommt Bernhard Brink her. Ja, das ist schön. Ja, es ist dein Favoritensänger, ne? Absolut. Ja, ist schon klar. Ich bin bei der Autogrammstunde mit Helene Fischer gequält worden, also da kann ich jetzt auch den Kollegen Brink. Das ist nochmal eine andere Liga als Bernhard Brink, das kann man sagen. Ja. Ihr wart ab gerade schon das Wörtchen Demut in den Mund genommen, was so die Erwartungshaltung letztendlich auch angeht. Wie ist denn eure und wie ist denn die in der Stadt? Wenn man das mal so wahrnimmt, wie ist das auch so? Ist man da drauf zu sagen, VfL ist eine Wundertüte, wir warten erstmal ab? Oder ist dann so, jetzt müssen wir doch wieder oben angreifen? Was kriegt ihr da so mit? Naja, das ist ja auch nicht einheitlich. Ne? Es gibt ja immer die Leute, die dann wirklich den VfL gerne oben sehen wollen und die sich vor allen Dingen auch dann für ihn interessieren, wenn er erfolgreich ist, wenn er oben mitspielt. Aber ich glaube, es gibt auch eine mittlerweile relativ große Basis bei den Fans, die vielleicht auch andere Dinge sehen wollen. Denen es wichtig ist, dass die Mannschaft so ein bisschen Wolfsburger Identität verkörpert, dass sie eine gewisse Art von Fußball spielt und dass dieses wirklich tolle Motto Arbeit, Fußball, Leidenschaft, was sich jetzt durchgesetzt hat, mit Leben erfüllt. Und ich glaube, allein wenn man sieht, dass der VfL jetzt diesen Claim, der aus der Fanszene stammt, auch selber verwendet, dann sieht man auch schon, dass da hat sich ein bisschen was gedreht. Es geht nicht mehr darum, mit Julian Draxler um die Meisterschaft mitzuspielen, sondern es geht dann vielleicht eher darum, mit Paul Seguin tolle Fights abzuliefern. Und das ist, glaube ich, schon ein Bewusstsein, das bei den Leuten angekommen ist. VfL Wolfsburg soll... Also er muss wieder für etwas stehen. Das war das war einfach zuletzt nicht der Fall. Man hatte das Gefühl, jeden zweiten, jeden dritten Tag gibt's den Nächsten, der weg will. Diese Durchgangsgesellschaft, das kann mit Beschluss sein. Da passt ganz gut die nächste Frage, nämlich kann der VfL überhaupt so eine Saison nochmal verkraften wie die letzte und die davor? Also jetzt rein vom Nimbus, vom Zusammenhalt, vom Kompletten her, also was man da letztendlich auf die Straße bekommt. Ginge das, wenn man das sagt? Es ist Sport, also von daher ist immer auch die Möglichkeit des Scheiterns einkalkuliert, wie in jedem Sport. Und verkraften im Sinne von, er wird sich ja nicht auflösen, wenn er nächste Saison auch wieder gegen den Abstieg spielen sollte. Was wir alle nicht hoffen, was ich persönlich auch nicht glaube. Aber verkraften, sozusagen im existenziellen Sinne, wird er das natürlich. Er wird auch weiterhin bestehen. Ich glaube, entscheidender ist die Frage, wie man dann damit umgeht. Ob man das sozusagen als Vollkatastrophe empfindet, weil man natürlich sieht, man hat einen Kader, mit dem man eigentlich um Platz 4 mitspielen müsste und steigt gerade so nicht ab. Das ist natürlich extrem schlecht, auch für den Ruf des Vereins, auch für die Außendarstellung. Wenn man aber sagt, wir haben einen Kader, der sich entwickeln kann, wo wir junge Spieler haben, die vielleicht ihren Zenit erst in 2-3 Jahren erreichen und die jetzt schon das Möglichste tun, dann wird auch sicherlich eine Saison verkraftbar sein, die vielleicht unterhalb der Erwartungen liegt, die meisten Menschen haben. Aber wird natürlich nicht passieren. Und wenn man die Spieler hat, wie der Kollege eben gerade angesprochen hat, wie Maxi, wie Paul, und wenn die halt mal Fehler machen, dann verzeihen die Leute so etwas einem eher. Das ist ganz, ganz wichtig, als wenn das jemand ist, der sozusagen halt nicht aus der Gegend kommt, nicht aus der Umgebung kommt, sondern für teuer Geld geholt wurde und hier vielleicht nur spielt, weil es die ein oder andere Euro mehr gibt. Identifikation ist ein ganz gutes Stichwort. Natürlich spielt das natürlich auch so ein bisschen rein in die Transferpolitik, die der VfL betreibt. Gerade auch das Stichwort junge, hungrige Spieler war ja auch mal wieder zu lesen. Wen würdet ihr von den bisherigen Verpflichtungen ein bisschen hervorheben wollen? Und ist der VfL da gut aufgestellt, beziehungsweise wo muss auch was kommen noch? Also Ignacio Camacho ist sicherlich eine Kante. Das ist... Den Spruch trägt der Kollege immer, den hat man lieber in der eigenen Mannschaft als in der gegnerischen Mannschaft. Das ist sicherlich jemand, der ja eine absolute Körpersprache, eine Körpersprache hat, wie man sie braucht. Problematisch wird es auf den Flügeln, da wird sicherlich noch was passieren, muss was passieren. Und ja, hinten rechts wird man sicherlich oder hat man Erfahrung, die man noch dazu holen muss auch. Ich habe mich vor ein paar Tagen dazu verleiten lassen, öffentlich zu wetten, dass Nani Di Mata mehr Tore schießen wird als Mario Gomez. Deswegen würde ich jetzt mal tatsächlich Di Mata als den, ich hoffe doch. Also nach dem, was ich von ihm bisher gesehen habe, finde ich das einen extrem spannenden Spieler, der so ein bisschen auch Torgefahr mitbringt, der körperlich stark ist, der auch mal eine andere Farbe ins Offensivspiel bringt. Also wenn ich mir jetzt einen aussuchen müsste, auf den ich besonders gucken mag in den ersten Spielen, dann würde ich Di Mata nehmen. Und Flügel auch für dich sonst, also trotz Di Mata, weil Gomez wird ja wahrscheinlich gesetzt sein in der Mitte. Ja, Di Mata kann auch auf Außen spielen, ob das schon die Wunsch- und Top-Lösung ist, wird man sehen müssen. Er kann aber auch mit Gomez zusammen in der Spitze spielen, da ist einiges taktisch möglich. Generell hat der VfL ja gesagt, wir müssen darauf achten, dass wir im Spiel nach vorne mehr Torgefahr und mehr Geschwindigkeit kriegen. Das ist eigentlich genau das, worum es geht. Das hat in der letzten Saison gefehlt, es gab zu wenig gefährliche Spieler im Offensivbereich. Außer Mario Gomez haben wir zu wenig Spieler Tore geschossen, wenn daran gearbeitet wird. Und nicht nur durch den Zukauf von neuen Spielern, sondern auch durch das, was mannschaftstaktisch erarbeitet wird im Offensivspiel. Wenn da eine Besserung eintritt, dann haben wir schon einen großen Schritt nach vorne gemacht. Aber es wird ganz entscheidend sein, dass Mario Gomez sozusagen eben wieder dieser Mister zuverlässig ist, der auch in der vergangenen Saison und dafür braucht man... Der geworden ist ja auch in der letzten Saison. Absolut. Das mit zum Ende hin, wenn du ja, so willst. Dafür, braucht man eben diese Spieler auf den offenen Positionen, auf den Flügeln, denn er hat eine bestimmte Form des Fußballspielens und er benötigt links und rechts einen starken Mitspieler. Und ich glaube auch, dass Mario Gomez gefährlicher ist, wenn um ihn herum Spieler spielen, auf die der Gegner auch achten muss. Klar. Davon gehe ich auch aus. Gomez ist auch wieder ein gutes Stichwort. Nämlich, wir sind ja, wenn wir eine Mannschaft aufstellen, die sehr, sehr junge Spieler, sag ich mal, im Kader hat, dann brauchst du ja Leute, die diese jungen Spieler führen. Gomez ist dafür ja prädestiniert, jedoch sind ja immer wieder dann auch diese Spieler angesprochen. Jetzt hat man Spieler abgegeben wie Benaglio, gut, der hat auch hauptsächlich auf der Bank gesessen in der vergangenen Saison. Dann ist ein Luis Gustavo weg, was ja auch jahrelang sozusagen auch eine Säule war. Ricardo Rodriguez und so weiter, brauchen die alle nochmal aufzählen. Aber wen müsste man denn jetzt sozusagen, wer es bisher nicht gewesen ist, Gomez nehme ich da jetzt mal raus, noch zum Führungsspieler sozusagen intronisieren oder wen seht ihr da, der da in die Bresche springen muss, wer muss die Mannschaft führen? Für mich hat Maxi Arnold beispielsweise, bringt er alles mit dafür. Der muss auch erstmal spielen. Ja, aber trotzdem. Also ich glaube, er wird sich durchsetzen beim VfL Wolfsburg. Er hat eine für mich überragende EM gespielt. Viele haben ihn, oder es gab Menschen, die ihn mit Bastian Schweinsteiger verglichen haben. Er hat extrem wenig Fehler gemacht und ich glaube, er bringt vieles mit. Er verkörpert das und er kann in dieser Rolle sicherlich aufgehen. Ist ja auch klar, ganz kurz, bevor Andreas noch was sagt dazu. Es war ja auch das, was Jonka gesagt hat, von wegen, warum er ihn ja rausgenommen hat zum Ende der Saison, weil ihm das zu sehr an die Nieren ging in der Relegation, was da mit dem VfL hätte passieren können, was ja dann auch widerspricht, ihn dann sozusagen tatsächlich auch den nächsten Schritt zum Führungsspieler machen zu lassen. Aber ich wollte ja, wir erleben das ja auch nach den Spielen in der Mixzone, wenn die Spieler rauskommen, wir mit denen reden, nach Niederlagen, die Stimmung ist gedrückt und es gibt dann immer einen, das ist immer Maxi, der ist dann wirklich richtig authentisch sauer auf sich, auf die Welt, auf das Leben, auf alles, weil das Spiel nicht so lief, wie da war. Und der hat da so eine ehrliche Art, das dann auch auszudrücken, das kriegen wir dann auch manchmal ab, aber keiner ist ihm böse, weil man genau weiß, der leidet da wirklich mehr mit, als das vielleicht andere tun. Und das Argument, natürlich, er muss auch erstmal spielen, das gilt aber im Idealfall für alle. Das gilt auch für einen Mario Gomez, das gilt auch für einen Ignacio Camacho, die sich in einem Konkurrenzkampf beweisen müssen. Und der ist, wenn es denn optimal läuft und die Spieler auch auf den Positionen 16, 17, 18 im Kader ihre Leistung abrufen, ist der Konkurrenzkampf vielleicht tatsächlich auf allen Positionen relativ spannend. Ja, das klar, im Sport muss man sich tatsächlich noch erstmal durchsetzen und sogar jetzt nur die Frage, wer da quasi in Frage käme. Gomez ist für mich an der Stelle da eigentlich gesetzt. Bei Maxi Arnold kann ich den Eindruck durchaus bestätigen, den du gerade beschrieben hast. Der nimmt das sehr persönlich, wenn er da vom Platz kommt und nicht gewonnen hat. Und das ist schon sehr bemerkenswert. Ich glaube aber tatsächlich, bei allem Respekt auch von dem, wie Andries Jonker ihn gesehen hat, dass Maxi Arnold jemand ist, der aufgrund seiner fußballerischen Qualität das auch tatsächlich positiv umsetzen kann. Dass er eben mit einer anderen vielleicht Identifikation, einer anderen Leidenschaft an die Sache rangeht, als das manche der Kollegen oder auch der ehemaligen Kollegen gemacht haben. Deswegen glaube ich nicht, dass sozusagen diese Besonderheit, die Maxi auszeichnet, diese Leidenschaft für den Verein, dass die ihn in Zukunft hemmt, sondern ich glaube, er hat genug Qualität, dass er daraus Stärke entwickeln kann. Und Gefühlsausbrüche nach einer Niederlage, wie eben gerade angesprochen in der Mixzone, die zeigen ja auch einfach nur, oder zeigen halt eben auch, wie sehr er sich mit der ganzen Geschichte hier identifiziert. Und davon wollen wir alle mehr haben. Richtig, wir wollen ja auch nicht den gleich gespülten Spielerkommentar, wo sich, egal wer sich da hinstellt, hört sich immer alles gleich an, sondern wir wollen ja tatsächlich auch das haben, was da authentisch in den Jungs da auch vorgeht. Das ist ja auch ganz gut, das dann auch live dann zu erleben. Die eine Frage, die ich noch habe, Andries Jonker und Olaf Rebbe, auch schon ein paar Mal angesprochen jetzt. Beides Menschen, die angetreten sind, hier mit einer ganz klaren Zielsetzung, nämlich den VfL vorm Abstieg zu retten, insbesondere als Jonker dann verpflichtet wurde. Sind es auch für die Zukunft, für die weitere Ausrichtung des Vereins, für den Umbruch, die richtigen aus eurer Sicht? Das ist eine ganz coole Frage eigentlich, weil ich genau darüber vor wenigen Tagen mit Olaf Rebbe gesprochen habe, nämlich, dass ja im Prinzip das Anforderungsprofil an den Trainer, als er kam, ein ganz anderes war, als das ist. Und was ist die Qualität des Trainers, dass er beides kann? Und Olaf Rebbe ist dann sofort auf das Thema gegangen, der arbeitet sehr im Detail, der ist sehr akribisch, der guckt auf Kleinigkeiten und natürlich kommt es sowohl im Abstiegskampf wie auch bei der Neujustierung der Mannschaft darauf an, dass die Puzzleteile möglichst gut und möglichst perfekt zusammenpassen. Und für Olaf Rebbe ist Andries Jonker der genau das verkörpert, der diese akribische und genaue Arbeit verkörpert. Von daher passt das schon insofern zusammen, als dass man sagen kann, okay, die eine Aufgabe hat er gehabt, jetzt hat er eine andere und die trauen wir ihm auch zu. Das ist, wenn der VfL es so beschreibt, wie Olaf Rebbe es tut, sehr nachvollziehbar. Ja, letzte Frage, nämlich die nach der Saisonprognose. Wo landet denn der VfL? Wie kann es denn laufen? Einstellig, glaube ich. 7, 8, 9. Vielleicht sind wir am Ende auch eine Überraschungsmannschaft. Vielleicht schafft der VfL es, sich das zu verpassen. Einstellig natürlich voll auf Konzernlinie, haben wir ja schon gehört. Garcia Sanz hat es ja schon gesagt. Ja, und als Garcia Sanz das im ersten Trainingslager jetzt im Sommer so ein bisschen als sein persönliches Ziel ausgegeben hat, habe ich mich da auch schon sehr wiedergefunden in dem, wie man den VfL momentan sieht. Aber ich denke mir, vielleicht ist das die Frage, die in dieser Saison auch gar nicht so wichtig ist, ob der VfL jetzt Achter wird oder Zwölfter wird. Vielleicht ist es eher wichtig wirklich, dass man ein neues Verständnis dafür entwickelt, was dieser Verein ist und was er sein kann. Und dass man vielleicht auch noch im 1:1 zu Hause gegen Schalke mal jubelt, weil es ein geiles Spiel war. Und wenn das dann erreicht wird, ist das, glaube ich, mehr wert als die Frage, wo genau der VfL landet. Ja, schönes Schlusswort, denn das war der Wölfe-Talk für diese Woche vor dem Pokalspiel gegen Eintracht Norderstedt. Jawohl. Ja, auch ich bin lernfähig, auch wenn man mir das immer gerne unterstellt, ist nicht zu sein. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gesprächspartnern von der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung, Andreas Pahlmann und Engelbert Hensel. Danke fürs Gespräch, Jungs. Sehr gerne. Danke, Lenny. Ja, soweit der Prolog für die anstehende Saison. Ich hoffe mal, dass wir das Pokalspiel am Sonntag in Norderstedt erfolgreich gestalten können. Den Platzwart von Norderstedt habe ich ein bisschen was von unserem Rasen übrigens rübergeschickt und bei denen einsehen lassen. Vielleicht kriegen sie dann auch noch einen Pilz ab. Gönnen würde ich ihm das. Und dass genug Fans von uns mitkommen und mal zeigen, wo da der Hammer hängt. Und wir natürlich das Ding erfolgreich gestalten und dann in die zweite Runde sozusagen einziehen. Nächste Woche dann vor dem Spiel gegen Eintracht Dortmund. Genau, Eintracht Dortmund, schön. Borussia Dortmund, da ist ja auch ein bisschen Feuer unterm Dach. Das wird also ganz interessant, da entsprechend nächste Woche auch drüber zu sprechen. Ansonsten vergesst nicht ins Kino zu gehen. 20, der Stress lohnt sich. Schöner Auftakt auch für die Saison. Und dann hören wir uns zur ersten regulären Sendung in der kommenden Woche wieder. Ja, ich habe nichts weiter zu tun, als zu sagen, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Nur der VfL. Nur der VfL.